WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, ich freue mich wieder hier zu sein. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Eine neue Woche beginnt. Die Woche beginnt mit einer freien Themennacht, wie ihr das gewohnt seid. Also, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Jessica heißt die erste Anruferin heute und sie ist 31. Guten Morgen, Jessica. Hallo. Meine Liebe, weswegen hast du angerufen? Also, und zwar, weil mein Freund mich betrogen hat. Oh, das ist nicht schön. Ja, und wir sind erst seit 4 Wochen zusammen. Ach du lieber Gott, das fängt ja gut an. Ja. Seit 4 Wochen erst zusammen. Und genau. Wann hat er dich betrogen? Na, also vor einer Woche habe ich erfahren, da hatte er einen Knutschfleck am Hals. Du sagst das noch nicht so. Nee, er wollte mir auch erst eine Geschichte erzählen, irgendwie, wie das angeblich passiert sei, dass irgendwie er einfach so von einer Freundin einen Knutschfleck bekommen hat und er sich nicht wehren konnte, nicht reagieren konnte beim Zocken. Ist auch schon ein bisschen komisch, weil genau, so einen Knutschfleck macht man nicht mal in ein, zwei Sekunden, sondern... Genau, das habe ich ihm auch gesagt. Ja, genau. Das dauert nicht mal eben 3 Sekunden. Genau. Ja. Da muss man sich für hingeben. Genau. Ne? Ja. Ja, er meinte, er war beim Zocken und konnte nicht so schnell reagieren. So, was ist denn dann noch genaueres rausgekommen? Genau, dann habe ich gesagt, er soll mir mal bitte die Nummer geben von ihr, was er sofort bereitwillig gemacht hat. Mhm. Dann habe ich sie angeschrieben über WhatsApp und da hat sie mir dann halt Verläufe gezeigt von ihnen, was sie geschrieben haben. Sie hat ihnen Fotos von sich geschickt mit ihrem, wo man ihren Po sieht und so. Mhm. Darauf ist er eingegangen und so kam halt alles raus. Was kam jetzt genau raus? Dass die wirklich was hatten miteinander? Die hatten Sex miteinander. Hat er das auch zugegeben mittlerweile? Mittlerweile, ja. Ich wundere mich, dass er dann so ganz freimütig dir ihre Nummer gegeben hat. Das hat mich auch gewundert, ja. Das hat mich sehr gewundert, aber er hat es mittlerweile. Das Problem oder, ist, dass... Oder er hat hoch gepokert und dachte, ach, wenn ich ihr das so ganz frei gebe, dann wird sie schon gar nicht weiter nachfragen. Kann auch sein. Wusste denn diese andere Frau, dass du auch schon im Spiel bist? Was wusste sie? Na, wusste diese andere Frau, dass du mittlerweile auch im Spiel bist? Ach so. Also, dass du da bist. Genau, sie wusste, dass er eine Freundin hat. Und in dem Moment, ich habe sie ja angeschrieben direkt. Mhm. Und, ja. Hat er ihr denn auch irgendetwas vorgespielt, dass er mit ihr zusammen ist? Nein. Das nicht? Nee. Ich habe halt auch gelesen, sie hat mir einen Verlauf geschickt, einen Screenshot, wo sie geschrieben hat irgendwie, naja, wir können uns ja im Park, oder er meinte, wir können uns ja im Park treffen. Mhm. Und dann meinte sie, na, ist deine Freundin denn nicht da? Nicht, dass sie da ist. Und er, nein, die arbeitet. Mhm. Irgendwie so. So. Ja. Das schon in den ersten 3 Wochen, 4 Wochen. Genau. Das Problem ist halt, dass er auf Sachen steht im Bett, auf die ich nicht stehe. Und das war halt der Grund, oder ist der Grund, ach so, warum er das gemacht hat. Ach, das ist der Grund. Und was sind das für Sachen, auf die du nicht so stehst? Analverkehr. Analverkehr. Das hast du ihm gleich am Anfang gesagt. Hier, wir können gern zusammen sein, aber anal ist nicht. Wir haben das vorab geklärt, bevor wir zusammenkamen. Da hat er nämlich gesagt, dass Sex für ihn eine ganz große Rolle spielt und auf was er steht. Und ich habe gesagt, das tue ich nicht. Und eigentlich wusste er das halt auch vorher schon. Und du glaubst tatsächlich, dass er dann allein deshalb schon ausgeschert ist in den ersten Wochen? Finde ich krass und ungewöhnlich. Also nehmen wir mal an, der ist wirklich in dich verliebt. Ja. Zur Liebe und auch in der Sexualität muss man auch Kompromisse machen. Jeder kann sein Ding nicht voll durchziehen. Ja. Da würde ich jetzt so denken, naja, ich bin verliebt in sie, dann schraube ich erstmal diese Leidenschaft ein bisschen runter und es gibt ja auch noch andere schöne Stellen an Jessica. Ja. Aber dann schon gleich nach 3 Wochen, finde ich ein schlechtes Zeichen, muss ich dir sagen. Das ist auch. Das Problem ist halt auch, dass ich vorher, also vor einem Jahr, habe ich schon mal sowas Ähnliches durchgemacht. Da hat mein Ex mich mit der Freundin meines Bruders betrogen. Mit dem war ich 3 Jahre zusammen. Mhm. Also nicht so betrogen, aber in dem Sinne, aber halt heimlich immer getroffen, geschrieben und so. Und jetzt habe ich nach einem Jahr nicht mal wieder jemanden anvertraut und dann passiert sowas direkt, ja. Sag mal, diese... Seine Leidenschaft zum Analsex, wie stark ist die denn ausgeprägt? Was glaubst du? Na, sehr, sehr, sehr stark, auf jeden Fall. Nee, es gibt Typen, die finden das ziemlich scharf und machen das auch sehr gerne. Und dann gibt es Typen, die so verrückt sind, dass die letztendlich nur das machen wollen. Ist er so einer? Naja, also wo wir das vorher geklärt haben, quasi, da hat er gedacht, dass er ja dann wenigstens sag mal, jetzt Doggy-Style von mir bekommt. Mhm. Ist jetzt auch nicht so meine Vorliebe. Mhm. Und er will halt unbedingt ein Po sehen beim Sex oder anfassen und was weiß ich. Mhm. So, also was machen wir jetzt? Ja, das frage ich mich nämlich auch. Das ist die Frage. Wie äußert er sich denn dir gegenüber, was seine Gefühle für dich betrifft? Also er hat gesagt, dass ich, am Anfang schon hat er gesagt, dass ich die erste Frau bin, seitdem er wieder seit 3 Jahren was fühlt, also sowas empfindet. Und er hat auch schon gesagt, dass er mich liebt. Hat er sich wenigstens entschuldigt für diese Geschichte, die du gerade erzählt hast? Also er hat gesagt, dass er es bereut und dass er sowas nicht wieder macht. Ich meine, das sagt wahrscheinlich jeder Typ, der was fremdgegangen ist. Und heute haben wir uns kurz gesehen und da habe ich dann gesagt, naja, weißt du hast noch nicht mal gesagt, dass es dir leid tut. Und dann meinte er, naja, er ist nicht so der Gefühlsmensch und er könne sowas nicht. Und dann hat er aber gesagt, es tut mir leid. Aber nachdem du erst ihn darauf aufmerksam machen musstest. Genau, richtig. Nachdem ich das sagen musste. Und du, bist du denn sehr verliebt in ihn? Sehr verliebt? Ja, schon, leider, irgendwie. Jessica, ja, vielleicht... Trotz allem auch in der kurzen Zeit hatten wir trotzdem auch schon schöne Zeit. Ich meine, das Ding ist ja wahnsinnig frisch. Da kann man ja eigentlich noch gar nicht von einer richtigen Beziehung reden. Das ist ja so am Anfang. Dann gib dem Ganzen doch noch 4, 8 Wochen und dann weißt du mehr. Das ist jetzt eine Irritation, die am Anfang entstanden ist. Das würde mich auch irritieren. Aber nun gut, vielleicht wollen wir mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Vielleicht lappt da seine Single-Zeit noch rüber oder irgendwas. Ich vermute mal, in den nächsten Wochen, 4 bis 8 Wochen, wirst du sehen, wie er sich verhält und wie das zwischen euch sich auch entwickelt. Und dann entscheidet sich das vielleicht von alleine für dich, ob du dabei bleibst oder nicht. Das habe ich auch gedacht erstmal, weil ich weiß jetzt, alle meine Freunde haben gesagt, ich soll sofort Schluss machen, in den Sinn schießen und sie haben ja eigentlich auch recht. Aber irgendwie ist da was, was mich davon abhält. Und gut, dann du kannst den auch noch in 2 Monaten in den Wind schießen. Ja. Warum nicht die Chance jetzt nutzen? Vielleicht pendelt es sich ja ein, vielleicht renkt es sich ja ein, vielleicht. Okay. Vielleicht findet ihr ja einen Weg und das ist bald vergessen, kann ja sein. Das Problem ist jetzt auch, dass ich jedes Mal denke, wenn er irgendwie mal sich frecht und nicht meldet, dann muss ich ja Angst haben. Ne? Ja. Was macht er gerade und so? Da musst du dich jetzt ein bisschen von wegziehen, sonst wirst du verrückt. Ja. Genau. Also, gib der Liebe eine Chance. Ja, okay. Dankeschön. Jessica, ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Okay, vielen Dank. Gerne, tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 5050. So erreicht ihr uns, kostenfrei. Und wir haben heute eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne anrufen wollt, dann macht das. Oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Sven 53. Guten Morgen, Sven. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Sven. Freue mich, dass du da bist. Was ist dein Thema? Ich wollte davon erzählen, dass ich gerade der glücklichste werdende Vater von der Welt bin. Das ist ja schön. Das ist eine schöne Nachricht. Wir sind in der 15. Woche schwanger. Wir sind schwanger, ja. Ja, ja. Und alles sieht gut aus und wir gehen einen sehr ungewöhnlichen Weg mit dem Kind. Erzähl. Ich bin unfruchtbar. Ja. Wir haben lange versucht, über Spendersamen schwanger zu werden. Das hat nicht geklappt. Und ja, jetzt haben wir durch einige Wege, es würde jetzt zu lange dauern, das alles zu erzählen, aber wir waren im Februar in England. Mhm. Da gibt es eine Klinik, wo auch die Louise Braun zur Welt gekommen ist, das erste Retortenbaby. Ah, ich weiß, ja. Und wir haben ein Embryo adoptiert. Ach, ich habe ein Embryo adoptiert. Ja, genau. Erklär das nur, wie das funktioniert. Also, das ist eigentlich ganz einfach. Das ist eine befruchtete Eizelle von einem anderen Paar, mhm. die durch eine künstliche Befruchtung auch zur Elternschaft gekommen sind und wo einfach ein oder mehrere überzellige befruchtete Eizellen waren. Die sind eingefroren worden. Mhm. Und also die werden so eingefroren nach dem 5. Tag, so haben sich ein paar Mal geteilt, dann sind die eingefroren. Mhm. Und wenn die halt irgendwann sagen, so unsere Familienplanung ist jetzt abgeschlossen, mhm. Dann ist ja die Frage, was passiert mit den Embryonen? Ja. Also entweder werden die aufgetaut, dann gehen die nicht mehr ins Leben. Und ich glaube, für einige Paare ist es doch leichter dann zu sagen, dann gehen wir die zur Adoption frei. Mhm. Mhm. Und da freuen sich dann so zwei. Absolut. Bei Glückspilz, ja, wie wir, und, die dann. Und so war es dann bei euch. Das heißt, dieses Pärchen hat diese kleinen, genau, Mini-Embryonen eine freigegeben und hat deine Partnerin eingepflanzt. Genau, richtig. Das ist ja doll. Und für uns war es wichtig, dass, also wir haben das jetzt in England machen lassen. Man hätte das jetzt auch in Spanien machen lassen in können. In Deutschland ist das verboten, ne? Nein, ich weiß. Das ist so eine Grauzone. Also es lockert sich auch in Deutschland. Es gibt auch einen Verein in Deutschland, der das vermittelt, das Embryonennetzwerk. Aber mit denen haben wir nicht so gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Und es gibt auch eine Altersgrenze. Die ist in Deutschland deutlich niedriger. In England ist bis 50 Jahre möglich, je nach Klinik, dass die Frau den Embryo noch implantiert bekommt. Wie alt ist denn deine Partnerin? Die ist 47 jetzt. Mhm. Ja, also so ist jetzt so die letzte Chance gewesen. Ja, genau, ihr seid schon späte Eltern, aber das geht so noch. Ja, das geht so noch. Und wie lange seid ihr schon ein Paar? Wir sind jetzt im 11. Mai diesen Jahres sind fast 4 Jahre verheiratet. Ja. Und du wirst dich gar nicht dran erinnern können, ich war vor ungefähr 5 Jahren in deiner Sendung. Mhm. Ich bin ohne Hoden geboren, Mikropenis und so weiter. Und da hatten wir uns auch mal unterhalten. Und da war ich gerade frisch verliebt. Ja. Und dann haben wir halt, ja, ich glaube, wir kennen uns schon ganz lange, meine Frau und ich. Und sie ist auch das größte Geschenk meines Lebens. Also eine ganz wunderbare Frau. Und das hat deine Frau, deine Freundin damals nicht abgeschreckt. Mikropenis und keine Hoden. Nee, hat sie nicht. Wie? Und sie hat auch noch, wenn ich das gerade noch erzählen darf, letztes Jahr hatte ich eine schwere Krise. Mhm. Ich bin halt intersexuell und ich bin dazwischen. Intersexuell, also heißt, du bist nicht wirklich Mann und nicht wirklich Frau? Nicht wirklich Frau, ja. Und ich habe immer gedacht, ich wäre ein 80-20er, also 80 hetero und 20 schwul. Und letztes Jahr war es dann so, dass ich einfach irgendwie total verzweifelt war, weil ich hatte ja nun wirklich das größte Geschenk meines Lebens, diese wunderbare Frau, liebevolle Beziehung und alles. Und dann hatte ich auf einmal plötzlich so eine Lust auf Mann, dass mich das schier zerrissen hat. Und ich habe mich dann ja ihr anvertraut und habe gesagt, so sieht's aus. Mhm. Und dann hat diese Frau gesagt zu mir, Mensch Sven, dann such dir doch einen Mann, mit dem du dich irgendwie wohlfühlst. Und lebt deinen Teil von Sexualität aus, der dir gerade fehlt. Und wenn du keinen findest, dann gehst du halt zu einem Callboy. Hör mal, das zeugt von höchster Souveränität seiner Frau. Ja. Finde ich. Ja. Finde ich, wenn man als Partner so cool auf so einen Wunsch reagiert, ist das grandios, finde ich. Grandios. Hast du es gemacht? Ja. Hast du mit deinem Typ was gemacht? Ja, ich habe über eine Internetplattform habe ich auch jemanden gefunden und das erste Date war sehr schön. Mhm. Und das zweite Date ging dann irgendwie nach hinten los. Also das war dann sehr gruselig und war für mich auch dann ein Punkt zu sagen, ich verfolge das jetzt nicht weiter, weil... Ach so, zwei Begegnungen mit einem Mann nur, aber gut. Ja. Ich muss mal auf diesen Begriff intersexuell zurückkommen. Ja. Ich glaube, das habe ich gerade falsch gedeutet. Du, zwischen Mann und Frau, du bist ganz eindeutig ein Mann, körperlich auch. Ja, aber ich habe ein zusätzliches X-Chromosom. Ach so. Das heißt, Klinefelter-Syndrom. Und ich bin für viele Frauen als Partner irgendwie nicht so geeignet gewesen, weil ich denen einfach zu weich war. Mhm. Aber du hast, um nochmal zu fragen, was dein Geschlechtsteil anbelangt, du hast ein eindeutig männliches Geschlechtsteil, wenn auch etwas verkleinert. Naja, so jein. Also man könnte auch mit etwas Fantasie, wenn man mich jetzt ansieht, ich habe ja jetzt keine Hoden, ich habe nur einen leeren Hodensack. Und das mit ein bisschen Fantasie sieht das aus wie die großen Venuslippen. Und mein kleiner Penis könnte eine vergrößerte Klitoris sein. So, und dein kleiner Penis kann aber auch sich irrigieren und versteifen, das geht auch. Ja, ja, das geht auch, aber irgendwie zu besonderen Stellungen sind wir nicht fähig. Also es geht höchstens noch die Missionarsstellung und mir macht es keinen Spaß. Also du hattest ja letztens eine Sendung, glaube ich, Leben ohne Sex. Mhm. Und für mich ist es so, ich befriedige mich am liebsten selbst, weil da kann ich mich besser selbst betrügen. Und beim Sex habe ich auch häufig Schmerzen, weil es ist irgendwie ist nicht komfortabel für mich. Wie groß ist denn dein Penis im irrigierten Zustand? 6 Zentimeter. Ja. Das heißt aber, dass für deine Partnerin es dann auch keinen, also im klassischen Sinne erfüllten Sex gibt. Ja, nun habe ich also Glück im Unglück. Also was wir miteinander teilen, ist halt einfach Haut. Also wir lieben es, nackt miteinander zu sein und zu kuscheln und Wunschkonzert zu machen. Das heißt, meine Frau ist in dieser Beziehung nicht bedürftig und sie vermisst auch nichts. Und ich frage auch irgendwie immer wieder, ich sage, Mensch, wenn du was brauchst, sagst du Bescheid. Und das, was du mir ermöglichst, das möchte ich dir auch. Mhm. Das ist genau das Gleiche. Also wenn du da jemanden brauchst, wenn du mal einen großen Schwanz brauchst oder so, dann bist du auch ein Callboy. Oder hättest du auch kein Problem mit? Hättest du kein Problem mit? Sagen wir mal so, ich hoffe nicht, aber ich setze mich da ja mit auseinander. Also, wie ist das denn? Aber eine Erotik findet zwischen euch schon statt? Ja. Befriedigt ihr euch oral? Nee, das ist nicht so. Bei mir ist es so, ich habe durch viele, viele Operationen habe ich eine große Fistel am Penis, also einen künstlichen Harnröhrenausgang und ich habe einfach sehr schnell Infektionen. Verstehe, dann hat man Speichel da nicht so Lust drauf. Der Speichel ist ja nun nicht gerade so ein Reinmedium und dann. Okay, aber ihr beiden, ihr seid ein tolles Beispiel dafür, wie ihr euch auch in dieser ungewöhnlichen Situation arrangiert habt. Und jetzt steht das große Glück vor der Tür, dass ihr ein Kind bekommt. Ja. Also das ist doch wunderbar. Ja. Das ist doch wirklich ein ganz großes Ding, ein ganz großes Glück. Das stimmt. Wird dieses Kind irgendwann wissen, wer die leiblichen Eltern sind? Ja, das kann es. Und deshalb war uns auch eben England sehr wichtig, weil es in England nicht anonym ist. Mhm. Das heißt, wenn das Kind eine Volljährigkeit erreicht hat, dann kann es die genetischen Eltern erfahren. Mhm. Und das ist uns von vornherein total wichtig gewesen dabei. Und meine Frau und ich, wir gehen auch einen sehr offenen Weg damit, also der Freundeskreis, die Familie weiß es noch nicht, da habe ich jetzt noch nicht so den rechten Moment erwischt gehabt. Mhm. Aber ganz viele Freunde wissen das, welchen Weg wir gehen, dass wir eine Adoption gemacht haben im Embryo. Und wir wollen auch das Kind so aufziehen, das kleine Mädchen, im Wissen. Mhm. Also nicht irgendwann auf den richtigen Moment warten. Finde ich sehr gut. Im Englischen heißen diese Kinder Snowflakes oder Schneeflocken oder Eisbärchen. Meine Idee ist irgendwie so von vornherein diesen Kosenamen schon zu verwenden und dann irgendwie diese Geschichte immer ein bisschen verständlicher zu machen, sodass einfach so ein Samenkorn so an der Stelle schon gelegt ist und irgendwann kommt es aus der Erde und dann kommt die Pflanze und dann wird die Geschichte rund. Mhm. Also das ist so meine Vorstellung. Das müsst ihr natürlich ganz vorsichtig machen, weil die Geschichte ist kompliziert. Das wird lange dauern, bis das Kind das dann irgendwann mal versteht. Aber wenn man das vorsichtig heranführt, finde ich auch eine richtige Methode. Genau. Mensch, eine Gratulation meinerseits. Grüße an deine Partnerin, deine Frau. Wir drücken die Daumen, dass alles gut verläuft. Ich hätte noch eine, wenn sich irgendjemand bei euch meldet nach diesem, fände ich das fein, wenn es irgendwie möglich ist, meine E-Mail-Adresse weitergeben könntet. Ja, wenn also jemand... Wenn, Genau, wenn sich andere Paare melden, die mit uns in Kontakt treten möchten, weil sie vielleicht das auch vorhaben oder schon gemacht haben. Also ich möchte gerne sowas wie eine Selbsthilfegruppe, also das heißt selbst, ist ein blödes Wort, also eine Unterstützungsgruppe, also dass sich die Kinder vielleicht auch irgendwann mal kennenlernen und über das Wissen, sie nicht alleine sind, einfach auch nochmal wieder einen leichteren Weg im Leben haben dadurch. Ne? Also Sven, ich muss dazu sagen, dass wir immer sehr gebremst sind. Wir machen ja hier keine Kontaktbörse. Nee, und die Kontakte machen wir immer nur wirklich in extremen Ausnahmefällen, besonderen Fällen. Wir können immer so verbleiben. Wenn jemand diesen Weg nach England oder Spanien auch gehen will, so wie ihr ihn gegangen seid, das werden nicht so viele Leute sein. Die können sich gerne bei uns melden. Mhm. Ansonsten würde ich das gerne verneinen, weil wir schaffen es einfach nicht, weil wir dann 1000 Kontaktwünsche aus verschiedensten Bereichen haben und dann geht die Sendung dabei unter. Es war nur eine Frage. Wir gucken, was sich machen lässt. Nein, ist auch fein. Also ich kein Thema. Ja. Ist gut. Lieber Sven, ich freue mich, dass du angerufen hast. Schönen Gruß an deine Frau und euch beiden viel Glück und alles Gute. Okay. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao. Und hier ist Martina. Martina ist 40. Guten Morgen, Martina. Guten Morgen. Hallo, Martina. Was ist dein Thema? Ich hatte vor 2 Wochen schon mal angerufen und da ging es um das Thema Inkontinenz beziehungsweise Gebärmuttersenkung und Blasensenkung. Ja, ich weiß. Du hast davon erzählt, dass du ein großes Problem hast, dass die Blase nicht dicht hält, weil die Blase sich gesenkt hatte und du große Probleme im Alltag hattest. Genau, richtig. Und du auch, ich glaube, Slip-Einlagen oder so besondere Windeln, ne? Ja, also Slip-Einlagen sind es nicht. Das sind richtige Harninkontinenz-Einlagen. Also die genau, sind sowas. Schon eine Nummer größer. So. Und du hast davon berichtet und das klang ja alles auch sehr beschwerlich für dich im Alltag. Und du standest kurz vor einer Operation und da habe ich dich gebeten, nach der Operation nochmal anzurufen. Genau, die Operation war letzte Woche Montag am 18. Und also ist gut gelaufen. Also es wurde die Blase zurückgesetzt und Gewebe bzw. der Beckenboden gestrafft. Ja. Aber ohne irgendwelche Materialien, sondern rein gestrafft. Ich weiß nicht genau, wie das gemacht wurde. Ich möchte mir das auch nicht wirklich vorstellen, wie das gemacht wurde. Wie groß sind die Operationsnarben? Das kann ich gar nicht genau sagen, weil die durch die Vagina gegangen sind. Ach so, die haben das von innen quasi gemacht. Genau. Ah, ich verstehe. Das heißt, du hast, wenn du an die Runde guckst, nichts. Gar du siehst gar nichts. Ich habe schon mal so leicht mit den Fingern gefühlt. Es fühlt sich alles halt noch geschwollen an und alles sehr rau. Tut es weh? Ja, also es tut schon weh. So, und wie ist es jetzt, mit dem Urin? Also, ich sag mal, zu 70% ist alles wunderbar. Was ja schon ein großer Fortschritt ist. Genau, das ist super. Also, das war gleich am Tag nach der Operation, dass ich morgens ohne Schmerzen aufgewacht bin. Nee, ich nicht sofort aufs Klo rennen musste, sondern ganz genüsslich auf meinem Bett sitzen konnte und dann irgendwann mal aufs Klo gehen konnte, ganz normal uriniert habe. Also es war schon toll. Also, 70% sagst du, das heißt ein bisschen ist es aber immer noch nicht so. Genau, also das ist so, dass ich, wenn ich also morgens aufwache, also die Schmerzen sind halt weg. Aber ich muss schon, also bei uns ist das hier zu Hause, dass ich von oben nach unten aufs Klo muss. Und ich muss mich dann schon beeilen, dass wirklich alles drin bleibt in der Blase. Aber das kann man trainieren. Das kann man trainieren und vielleicht besteht die Hoffnung, wenn alles richtig verheilt ist, dass es dann vielleicht noch einen Tick besser wird. Genau, nee, also ich habe da eigentlich schon ganz gute Hoffnung. Also bisher mit der Operation, das hat ja auch gut funktioniert. Wie lange musstest du im Krankenhaus bleiben? Am Samstag bin ich entlassen worden. Eine knappe Woche dann. Das war ich, genau. Ja. Sonntags bin ich rein und Samstag wieder raus. Und die Tage so nach der Operation bis zu dem Samstag, war das unangenehm? Hast du große Schmerzen gehabt? Also die ersten 2 Tage ging das eigentlich ganz gut. Also das hat man kaum gemerkt. Aber dann kamen die Schmerzen. Ja, du hast wahrscheinlich die ersten Tage noch stärkere Schmerzmittel vielleicht bekommen. Nee, eigentlich nicht. Nee. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ich denke, dass ich jetzt zurzeit gerade auch meine Periode habe. Das heißt, sprich, es ist dort unten natürlich dann auch noch doller durchblutet Und deswegen habe ich jetzt heute beispielsweise extreme Schmerzen. Ja. Jetzt haben wir die Hoffnung, dass das immer so bleibt oder nur eine gewisse Zeit? Also ich habe natürlich die Hoffnung, dass das weggeht, ganz komplett. Hat die Hoffnung ein Arzt ja auch bestätigt? Ja. Ja, also es kann sein, dass damit das jetzt erledigt ist bis ins hohe Alter. Nein. Nee, das doch nicht. Nee, also die haben ja auch gesagt, falls das irgendwann wieder auftreten sollte, weil beispielsweise der Beckenboden wieder nachlässt, kann man das wieder operieren. Dann würde aber ein Netz, also was Künstliches, mit reingelegt werden. Und das verwächst sich dann mit dem Beckenboden. Ja. Das macht man aber bei jungen Menschen, so wie bei mir, macht man das nicht. Ah ja. Okay, und du kannst ja erstmal trainieren jetzt, dass es vielleicht dadurch doch noch länger stabil bleibt. Alle zwei Stunden gehe ich auf die Toilette. Und das klappt bisher ganz gut. Super. Martina, ich freue mich, dass du nochmal angerufen hast. So hatten wir es ja auch vereinbart. Und vor allen Dingen freue ich mich, dass es dir doch relativ gut geht und du optimistisch jetzt nach vorne gucken kannst. Ja, ich bin ein absoluter Optimist. Super. Vielen Dank für den Anruf und alles Gute weiterhin. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit Laura. Laura ist 19. Guten Morgen, Laura. Hallo, Domian. Hallo, Laura. Ja, also ich wollte dir, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt. Nee, leg mal los. Ja, also ich wollte dir von meinem Vater erzählen. Bei dem wurde Anfang Januar diesen Jahres eine sehr seltene Krebserkrankung festgestellt. Was für ein Krebs ist das? Das ist ein adenoid-zystisches Karzinom der Luftröhre. Also es ist generell sehr selten und das ist halt auch noch eine besondere Form von dem von dem Krebs halt. Wie hat er das denn bemerkt? Also der hatte eine lange Zeit vorher immer schon so einen Husten und der war immer heiser. Und dann ist er zum Lungenfacharzt gegangen. Und da wurde das erstmal nicht festgestellt. Der HNO hat das dann erst 9 Monate später festgestellt, dass da ein Stimmband wohl gelähmt ist. Und ja, so ging das dann weiter, dass man gesagt hat, da ist was nicht in Ordnung, wir gucken, was da was da ist. Und dann hat man schließlich festgestellt im Krankenhaus, weil er so schlecht Luft bekommen hat, dass es ein Tumor, der schon 5,8 Zentimeter groß war an der Luftröhre. 5,8 Zentimeter? Ja. Was hat man dann mit ihm gemacht danach? Also erstmal hat man nur eine Probe entnommen, weil die zu Anfang gesagt haben, wir können da nichts machen, das ist unheilbar. Und dann hat man halt herausgefunden, dass es halt Krebs der Luftröhre ist. Und dann ist das halt an die HNO-Abteilung weitergegangen. Und dann hat da ein Professor gesagt, ein sehr guter Professor, er würde das operieren. Ja, und der hat dann den Tumor rausgenommen mit sämtlichen Organen, die da noch so im Hals sind. Ja. Das war dann wahrscheinlich im Februar. Genau, die Operation. Am 12.2. Wie geht es ihm heute? Also heute geht es ihm leider immer noch nicht so gut. Man konnte den Krebs halt nicht komplett entfernen. Und ja, dadurch, dass halt so einiges in Mitleidenschaft gezogen war, war das halt auch eine große OP und der Magen musste hochgezogen werden. Ja, und jetzt zurzeit ist er in Behandlung in Düsseldorf und er kriegt da jetzt Chemotherapie und Bestrahlung. Kann er sprechen? Nein. Nein? Nee, also der Kehlkopf wurde auch mit rausgenommen, aber so mit dem Sprechen, das ist eigentlich für ihn keine große Barriere. Wie meinst du das? Er schafft es irgendwie, schafft es immer trotzdem, sich zu verständigen und das auszudrücken, was er möchte. Besteht denn die Hoffnung, dass er nochmal ein bisschen sprechen wird können? Also wenn alles verheilt ist, versuchen die eine Stimmprothese einzusetzen. Ja, aber also, es kann halt keiner sagen, ob das klappt oder nicht. Also das sind ja schon dramatische Eingriffe. Ja. Wie nimmt er das denn so seelisch auf, diese schlimme Erkrankung? Also im Moment geht es eigentlich. Er hat immer wieder so Auf und Ab. Also er hat oft gesagt, das macht alles keinen Sinn mehr und ich möchte nicht mehr, aber der hat halt 3 Enkelkinder schon. Wir sind eine relativ große Familie und das gibt ihm einfach immer wieder so Hoffnung und Kraft. Bist du die Jüngste? Ich bin die Jüngste, ja. Und wie alt ist dein Papa? 64. 64, ja. Mhm. Ja. Wie ist das denn für dich? Du bist nun deine Tochter, du bist auch noch sehr jung, 19 Jahre alt. So etwas Dramatisches mitzuerleben, dass der Vater so eine schwere Erkrankung hat. Ja, also ich muss sagen, es ist schon sehr anstrengend, weil ich bin auch die mit meiner Mutter halt, die da am meisten eigentlich mit in Kontakt ist. Mhm. Und ja, ich bin halt noch in der Ausbildung. Wohnst du denn in der Nähe von deinen Eltern? Oder wohnst du noch zu Hause? Nee, ich wohne nicht mehr zu Hause. Ich bin leider kurz vorher ausgezogen, als wir es noch nicht wussten. Aber es ist nicht weit weg, also drei Minuten zu Fuß. Okay, dann ist es ja gut. Ja. Er macht jetzt, dass du eine Chemotherapie. Mhm, Wie verträgt er die? Also bis jetzt leider nicht so gut. Am Anfang ging es, aber jetzt im Moment ist es nicht so gut. Der hat halt viel mit Übelkeit und Erbrechen zu tun. Aber auch wahrscheinlich bedingt durch den Magenhochzug, den er hatte. Mhm. Redet deine Mutter ganz offen mit den Ärzten? Ja, meine Mutter ja, aber wir fragen uns immer, ob die Ärzte ganz offen mit uns reden. Na, wenn ihr offen fragt, glaube ich, ist das heute schon so, dass die meisten Ärzte einem auch im Rahmen dessen, was sie wissen, auch die Wahrheit und offen sprechen. Ja, gut, das stimmt, weil er ist ja jetzt ein Sonderfall. Bitte? Er ist ja jetzt ein Sonderfall. Das ist bei euch ein Sonderfall, meinst du? Ja, also die ganze Krebserkrankung und das ist wohl überall ziemlich selten in den Krankenhäusern. Es kann damit zusammenhängen, wenn diese Krebserkrankung so selten ist, dass die schlichtweg nicht wissen und deshalb sich zurückhalten. Das halte ich für möglich. Ja. Aber dennoch, besteht denn zumindest eine vage Hoffnung, dass er das Ganze überstehen wird? Also ja, eigentlich schon. Die Ärzte hoffen halt darauf, dass der Wachstum der Zellen, die jetzt noch da sind, gehemmt wird oder gestoppt wird. Aber es kann halt niemand sicher sagen. Mhm. Und der Krebs ist halt aber ein langsam wachsender Krebs. Also selbst wenn es nicht so wäre, hätte er noch ein paar Jahre zu leben. Weiß denn dein Vater richtig Bescheid über alles? Ja, also wir haben ihm alles gesagt. Mhm. Es ist halt so, dass wir glauben, das kommt von den Medikamenten, dass er das manchmal überhaupt nicht richtig aufnimmt. Mhm, mh. Also es sind da schon mal Sachen, die man ihm wieder und wieder sagen muss. Und ja, aber sonst, wir sprechen ziemlich offen und er weiß auch eigentlich über alles Bescheid, außer er vergisst halt irgendwas. Das heißt, du mit deiner Mutter oder mit den anderen Geschwistern, ihr habt auch darüber gesprochen, über den schlimmsten Fall, dass er das vielleicht nicht überleben wird. Ja, ja. Der macht sich aber auch selber viele Gedanken drüber. Mhm. Ja. Ich finde, das muss man auch. Das muss man mal auch aussprechen, auch im kleinen Kreis. Aber letztendlich muss man nach vorne gucken und das Beste jetzt aus der Situation machen. Mhm. Wie lange wird er in der Klinik bleiben für diese Chemotherapie? Also jetzt angesetzt sind erstmal 6 Wochen. Mhm. Ja, und dann müssen wir das halt im Auge behalten, wie das da sich ergibt. Und du sagst, so mental ist es schwankend bei ihm, dass er manchmal sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und dann geht's wieder. Ja, also es ist sogar sehr schwankend. Mhm. Ja. Was man ja auch verstehen kann. Mhm. Das würde jedem von uns wahrscheinlich genauso gehen, wenn man solche Eingriffe hinter sich hat, dass es da auch Momente gibt, wo man sagt, ich kann nicht mehr. Ja, das glaube ich auch. Ist dein Vater eher so ein positiver Mensch, ein Optimist? Oder eher so ein melancholisch veranlagter Mann? Eigentlich ist er, also so von seinem Wesen, ist er sehr, sehr, sehr pessimistisch. Mhm, mh. Das kommt halt auch noch dazu. Wobei ich sagen muss, ich hätte gedacht, es wird schlimmer. Mhm. So vom Pessimismus her. Mhm. Also so schlimm jetzt in Verbindung mit dem Krebs ist es eigentlich gar nicht. Er ist halt einfach ein Kämpfer. Ich finde das toll, was du gerade gesagt hast, dass du auch so viel an der Seite deiner Mutter bist und dich darum kümmerst und ihn besuchst. Ich glaube, das ist das Wertvollste, was du tun kannst im Moment, Laura. Dass du ihn oft besuchst, dass du da bist. Dass er weiß, meine Tochter ist für mich da und die besucht mich oft, die vergisst mich nicht. Mhm, ja. Ich glaube, dass das eine ganz große, so eine psychologische Unterstützung für einen Schwerkranken ist, neben der ganzen Medikamente, die er bekommt. Aber dass er fühlt, er ist gestützt von seiner Frau und seiner Tochter und vielleicht auch dann von den anderen Kindern. Ja. Das stimmt. Das musst du so weitermachen, das ist gut. Mhm. Das ist gut. Ich glaube, wenn man so schwer krank irgendwo liegt, freut man sich total auch mal über eine halbe Stunde Besuch. Ja. Und man nimmt das alles ganz anders wahr als wir, die wir so im Alltag leben und hektisch da, hektisch hier und so weiter. Ja, also das nimmt schon einen sehr, sehr großen Einfluss auch auf die komplette Lebenseinstellung irgendwie. Da verändert sich so viel innerhalb von ein paar Wochen. Mhm. Ja. Hast du schon mal in deinem näheren Umkreis jemanden gehabt, der so schwer krank ist? Nein, also meine Tante hatte Brustkrebs, aber das ist halt kein Vergleich. Mhm. Ja. Nee, also sowas kannte ich vorher nicht. Ich glaube, wenn man das selbst erlebt, auch wenn man noch sehr jung ist, das relativiert alles andere im Leben. Ja. Ne, dass man Dinge, die man sonst vielleicht sehr ernst genommen hat und wichtig, einem plötzlich ganz banal und nichtig erscheinen. Ja, man konzentriert sich auch wirklich nur noch auf die Sachen, die einem so wichtig sind. Und man sagt sich selber, du machst jetzt nur noch das, was dir gut tut. Ja. Ja. Liebe Laura, dann drücke ich deinem Papa wirklich von Herzen die Daumen, dass er es schafft. Ja, vielen Dank. Dass er nicht so viel Schmerzen hat, dass er gut durch die Chemo durchkommt. Steh du ihm bei. Ja. Dann hat er eine tolle Tochter, kann er sich sehr freuen. Und auch der ganzen Familie alles Gute. Ja, vielen Dank. Tschüss, Laura. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. 1.36 Uhr haben wir. Und das hier ist unser Thema übermorgen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema der größte Fehler meines Lebens. Was war bisher der größte Fehler eures Lebens? Habt ihr vielleicht den falschen Partner geheiratet, den falschen Beruf gewählt? Wart ihr in einer sehr wichtigen Situation mal zu feige? Habt ihr vielleicht vergessen, den Lottoschein abzugeben und somit einen riesen Lottogewinn verpasst? Seid ihr mal fremdgegangen und dadurch ist vielleicht alles kaputt, zerbrochen in eurem Leben? Oder habt ihr durch eure Unachtsamkeit oder durch eure falsche Entscheidung ein großes Unglück vielleicht verursacht? Was war der größte Fehler eures Lebens? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch an über domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung oder natürlich auch immer gerne während der Sendung an. Der größte Fehler meines Lebens am Mittwoch, heute freie Themennacht, und hier ist Maria, 71. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Domian. Hallo, Maria. Ich freue mich, dass ich es endlich mal geschafft habe. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, danke. Was ist dein Thema, Maria? Mein Thema ist, mein Problem oder mein Schicksal ist, ich habe zwei kranke Kinder. Und krank heißt in dem Sinne, sie sind beide drogenabhängig. Wie alt sind die Kinder heute? Ja, Kinder sind erwachsene Frauen. Die eine ist 45 und die andere ist 42. Und beide sind drogenabhängig? Ja. Was für Drogen nehmen die beiden? Also die haben die Drogenkarriere durch. Angefangen von Gras bis hin zu Heroin? Bis zu Heroin, ja. Und wie schlimm ist es aktuell? Also Heroin, und das ist wohl Schnee von gestern. Sie sind beide im Methadon-Programm und haben natürlich Beigebrauch, wie alle. Ach, ich bin so aufgeregt. Macht nichts, wir kriegen das schon hin. Also die beiden sind im Methadon-Programm und wie geht es ihnen gesundheitlich? Ja, meine Älteste ist HIV infiziert und meine Jüngste, die hat Hepatitis C. Mhm. Also alles Folgekrankheiten dieser Sucht, sage ich jetzt einfach mal. Sind die beiden in Beziehungen? Ja, die eine Tochter hat zwei Kinder, wovon ich eins großziehe, seit mein Mann ist 2006 gestorben und 2007 im Januar habe ich meine Enkelin gekriegt. Da war die drei. Die ziehe ich jetzt also groß, sonst hätten sie die abgenommen damals. Sind die Enkelkinder gesund? Ja. Also da ist alles gut gegangen. Gott sei Dank, ja. Hätte ja auch schief gehen können. Ja, natürlich, natürlich. Und der Große ist, also der große Enkel, der ist mittlerweile schon 20, der lebt beim Vater. Mhm. Und du kümmerst dich um die eine Kleine? Ich kümmere mich um die Kleine, ja. Ja, Kleine, die wird jetzt auch 14. Ach so, 14. Ich hätte, ja, 14. Ja, das schlimme Alte, sage ich jetzt mal so. Was ist mein Problem? Ich kann mit der Familie nicht drüber reden, weil die kein Verständnis haben, weil die mit solcher Sache noch nicht konfrontiert worden sind. Wen meinst du mit Familie? Meine Geschwister jetzt. Naja. Ne? Also wie, du hast all die Jahre mit denen nicht darüber reden können? Nein, nein. Und ich habe nur immer Vorwürfe gekriegt und Ansagen. Ich habe die beiden wieder da und da gesehen. Früher war es der Bahnhof da, die Platte, die ja heute nicht mehr ist. Und jetzt haben sie einen anderen Treffpunkt. Die treffen sich ja immer alle da. Ne? Deine Töchter haben ganz früh damit angefangen? Meine Große mit 17. Ja. Und die andere ja auch mit 17. Haben die denn trotz Drogenkarriere auch noch irgendwas lernen können, Ausbildung gemacht, studiert? Ja, die hatten beide. Die Große hat eine Lehre angefangen als Arzthelferin. Mhm. Und die die Große und die Kleine war in einem so einem Edelgeschäft, Porzellan, so, also so ein tolles Geschäft. Aber die hat nur die Lehre angefangen, die erste? Nur angefangen. Und die andere? Also beide haben keinen Abschluss? Nein, gar nichts. Und haben sich so durchs Leben gewurstelt? Ja. Wo leben sie heute? Die haben beide ihre Wohnungen. Leben alleine in den Wohnungen? Ja, die Große alleine und die Kleine mit ihrer, ich sage immer Groß und Kleine, und die Jüngere mit ihrem Partner, mit ihrem Freund. Also... Ja, Lebensgefährte kann man nicht sagen, Freund. Das heißt, letztendlich begleitet dich und eure kleine Familie dieses Problem ja nun schon seit 20 Jahren, kann man sagen. Und 25. 25 Jahre. Und der Rest der Familie, deine Geschwister? Kann ich nicht mitsprechen. Also die ignorieren die beiden, wenn sie das auf der Straße sehen, also dazu kaum grüßen und. Für die sind das eben Menschen zweiter Klasse. Aussätzige. Ja, aussätzige Junkies, wie meine Schwester immer so schön sagt. Ne? Und es gibt niemanden im Umfeld, der so ein bisschen Mitgefühl hat oder Verständnis hat oder auf dich auch zugeht? Nein, sagen wir mal Freunde, ich will mich da auch jetzt nicht so weit rauslehnen, Freunde... Also wenig? Vor mir Verständnis und hinterm Rücken wird... Ach so. Ne? Hast du denn manchmal, Maria, du und als der Mann noch gelebt hat, habt ihr beiden, seid ihr auch oftmals verzweifelt gewesen nach dem Motto, was haben wir falsch gemacht? Ja, natürlich. Gibt es eine Antwort auf diese Frage? Oder ist die Frage falsch? Ja, also ich bin mir keiner Schuld bewusst. Mhm. Wir haben alles getan, was wir konnten. Mhm. Mein Mann war wohl sehr streng. Also, und ich bin wieder der lockere Typ gewesen. Mhm. Vielleicht war das ein Fehler. Ich habe viel vertuscht. Andererseits gibt es das in so vielen Familien, genau so eine Rollenaufteilung. Papa ein bisschen strenger, Mutter... Ja, und vielleicht war das der Fehler. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber was ich jetzt sagen wollte, jetzt ist mit den Drogen, das ist so ein bisschen eingeschlafen, Gott sei Dank. Aber jetzt kommt der Alkohol. Ach du lieber Gott. Ja. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es, vielleicht beruhigt sich ja jetzt alles und es wird gut. Jetzt kommt der Alkohol. Bei beiden? Bei beiden. Ach du lieber Gott. Bei beiden. Wie ist denn dein Verhältnis zu den beiden heute? Ich liebe meine Kinder, muss ich ehrlich sagen. Verkehrt ihr auch viel miteinander? Und ja, sie kommen, die wohnen bei hier in der Nähe bei mir. Mhm. Und ja, meistens kommen sie natürlich, wenn sie was wollen oder wenn sie was brauchen. Mhm. Ne? Das Übliche, ne? Haben die beiden Mädels, ich sage immer Mädels jetzt für die Frauen, mal irgendwann so in der bewegten, stillen Stunde mal so dir gegenüber gesagt, dass sie traurig sind, dass sie so ihr Leben verdaddelt haben bisher? Ja, das schon. Ja. Die haben ja auch schon mitgeteilt hier, dass ihnen das so unheimlich leid tut, dass ich das alles noch mitmachen muss. Jetzt auch in meinem, sag ich mal, hohen Alter. Mhm. Aber weißt du, wenn die so denken, die beiden, wir wollen jetzt nicht über ihre Vergangenheit urteilen, das ist jetzt, wie es ist. Warum machen sie es denn dann nicht jetzt besser? Sie könnten ja jetzt zumindest die Notbremse ziehen. Sie sind im Methadon-Programm, okay, das läuft, aber dann bitte nicht eine neue Sucht. Ja, ich weiß es nicht. Jetzt sind beide so tolle Frauen. Also das kriege ich immer wieder bestätigt von anderen Leuten, wenn die sagen, wir haben deine Töchter gesehen oder die eine gesehen oder die andere gesehen. Die sind ja sowas von freundlich und nett und die haben auch beide einen guten Charakter. Aber Maria, wie seltsam, dass dann beide in die gleiche Drogenabhängigkeit geraten und dann beide jetzt auch noch Alkohol anfangen zu trinken. Ja. Wie stark ist denn der Alkoholkonsum zurzeit schon? Bier, Wodka. Jeden Tag? Jeden Tag. Also richtig Alkoholiker? Jeden Tag. Ist den beiden das bewusst? Ja, natürlich. Die eine geht jetzt Mitte des Monats oder Ende des Monats in die Entgiftung mit ihrem Partner. Mhm. Weil sie das wohl einsehen. Trinkt der Partner auch? Ja, natürlich. Ja. Die suchen sich und finden sich, diese Leute. Mhm. Wie verkraftest du das, dass du jetzt nochmal einen draufkriegst durch diese neue Sucht? Ich habe mir so ein dickes Fell angeschafft. Ich weiß selber nicht, wo ich manchmal die Kraft herhole. Eigentlich müsstest du dir, um dich zu stabilisieren, du bist auch nicht mehr die Jüngste, dir so, wenn du das schon nicht in der Familie findest oder bei Freunden, müsstest du dir das als Rückhalt woanders suchen. Entweder in einer Beratungsstelle oder in einer Selbsthilfegruppe für Angehörige. Nee. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich war ganz im Anfang, in den Anfängen vor 20, 22, 23 Jahren, war ich mal in so einer Selbsthilfegruppe. Hat mir nichts gebracht. Okay, dann fällt das flach. Aber was eine Beratungsstelle wäre gut für dich. Vielleicht wäre sogar eine etwas längere Beratung über einen Psychotherapeuten nicht schlecht. Ja, ich muss irgendwann, ich brauche ja meine Kraft noch für die Kleine. Ne? Du brauchst die Kraft für die Kleinen und du brauchst, finde ich, auch so einen permanenten Ansprechpartner, wo du zumindest einmal die Woche mal hingehen kannst und zumal dein Herz mal ausschütten kannst oder auch beraten kannst, was zu tun ist. Wärst du denn zu sowas bereit? Ja, ich manchmal ja, manchmal nein. Was bremst dich? Ja, weiß ich nicht. Kann ich gar nicht sagen. Eigentlich gibt's da nichts zu bremsen. Maria, eigentlich nicht. Ich weiß nur, dass ich irgendwas machen muss, weil ich meine Gesundheit wird immer labiler. Mhm. Ich war jetzt also die letzten 3 Jahre jedes Jahr einmal im Krankenhaus und immer Herzsache. Siehste? Der Körper rebelliert irgendwann, ne? Wenn man immer nur schluckt und schluckt und absolut. Schluckt. Absolut. Also es ist ja, seit Jahrzehnten geht das ja so. Ja. Maria, die Heike, meine Psychologin heute Nacht, die wird dir mal ein paar Sachen einfach mal erklären, was du machen könntest. Mhm. Mach es, ich rate es dir dringend. Du, ja. du hast ja nichts zu verlieren. Wenn du merkst, dass du mit der Person nicht klarkommst, dann gehst du halt wieder weg. Das ist ja nur kein Ding. Ja. Aber wenn du an einen guten Therapeuten gerätst, ist das eine gute Stabilisierung für dein Leben. Ja, ich habe in dieser Sache habe ich keine Erfahrung. Also lass dir das mal von der Heike erklären. Ja. Wollen wir es so machen? Dann legst du auf und du wirst gleich zurückrufen von der Heike. Ja, gut. Ich bedanke mich, Domian. Sehr gerne. Und ich drücke die Daumen, wünsche dir und deinen Töchtern alles Gute. Und es tat gut, mal zu reden. Ja, das freut mich. Ich bedanke mich. Liebe Maria, du legst bitte auf. Ja, ich leg auf. Tschüss, wieder, ciao. Tschüss. Und um 1.48 Uhr begrüße ich sehr herzlich die Marie. Und die Marie ist 55. Guten Morgen, Marie. Ja, guten Morgen, Domian. Hier ist die Marie. Hallo. Die Marie. Hallo. Ja, erstmal habe ich unheimlich Respekt vor der Vorrednerin. Ja. Also das finde ich unglaublich, was diese Frau leistet. Und dann so alleine damit zu stehen. Ja, das ist, also das tut mir richtig, also ich was wollen können. Und ein pubertierendes Enkelkind noch aufzuziehen. Ja, und das mit 70, ne? Oder über 70. 71 ist toll. Wahnsinn. Respekt. Ja, sage ich auch. Mhm. Liebe Marie, weswegen rufst du an? Ja, also mein Thema ist der Tod, beziehungsweise also der Tod meines Vaters. Mhm. Also ich hatte vorher noch nicht mit also im Tod so oder so live zu tun und hat meinen Vater begleitet, der war, also ist mit 90 gestorben, also auch sehr, hatte auch ein langes Leben. Mhm. Wir hatten auch Zeit, weil das eine kurze Krebserkrankung war, also ein halbes Jahr Abschied zu nehmen. Mhm. Und weil bei uns ist so in Deutschland und so, ist der Tod ja immer so, wird so weggesperrt. Immer noch, immer ja, noch, das, ja. Das ist irgendwie, also so, ich sag mal, stirbt einer, kommt der Bestatter und das war's. Mhm. Und es gibt schon Gegenbewegungen, aber... Ja, und wir haben das eben so gemacht bei uns, weil mein Vater, der konnte nicht zu Hause sterben, weil da war Organversagen, naja, also im Ergebnis, er ist im Krankenhaus gestorben. Wann ist er eigentlich gestorben? Der ist 2010. Ja. Und ich war dabei und muss auch sagen, dass, also, ich sag mal, was Friedlicheres als den Tod gibt es eigentlich gar nicht. Wo ich auch immer nicht verstehe, dass die Menschen so Angst davor haben. Und dann haben wir das so organisiert, also mein Bruder aus Hamburg und meine zwei Schwestern waren auch damit einverstanden, meine Mutter, dass wir ihn nochmal haben nach Hause kommen lassen. Was rechtlich möglich ist. Ja, das wissen die meisten Leute nicht, dass das möglich ist. Genau, das ist völlig legal, weil eben auch so sein bester Freund und auch ein paar andere, die eben nicht die Chance hatten, Abschied zu nehmen von ihm, da, wo er dann in seinem Zimmer war, da aufgebahrt und haben da so Blümchen noch drumherum und Teelichter und es war so im März, war natürlich auch eine gute Zeit für Temperaturen, aber es war einfach schön, dass er noch mal nach Hause kommen konnte. Wie? Das weiß ich auch nicht. Wie funktioniert das? Kommt dann ein Krankenwagen, bringt ihn oder ein Bestatter? Nee, der Bestatter hat ihn praktisch in der Klinik übernommen und hat ihn dann auch angezogen und so. Das hat er in der Klinik noch gemacht? Nein, dass du das mit dem Bestatter, das weiß ich nicht. Also von der Klinik ist er zum Bestatter, da haben wir auch die Klamotten hingebracht. Also, und dann dann ist er da auch in den Sarg wahrscheinlich gekommen. Ah, genau. Verstehe. Und dann vom Bestatter aus dann nach Hause. Der Bestatter hat ihn dann nach Hause gebracht. Und wie lange habt ihr ihn dann zu Hause noch gelassen? Wir hatten ihn, also er ist Sonntag gestorben, kam Dienstag, also Sonntagnacht. Es war 11:30 Sonntagnacht. Und er kam Dienstagvormittag zu uns. Und dann ist er bis Donnerstag früh da geblieben. Habt ihr ein großes Haus? Meine Eltern haben so eine Maisonette-Wohnung und meine Eltern hatten also so getrennte Schlafzimmer und Arbeitszimmer, so jeder für sich. Und er ist auch nochmal so halt in sein Zimmer zurückgekommen. Dann ist er die zwei Tage in seinem Zimmer verblieben. Ja, genau. Und der Sarg war offen. Ja, das war offen und ich meine, das sieht ja dann immer ein bisschen putzelig aus, Entschuldigung, dass ich das sage, weil das so mit einem weißen Tuch und so, da haben wir so eine Decke unter ihm gemacht, weißt du, dass der nicht so aussieht wie ein Engelchen, ne? Wie hat man dann Abschied genommen in diesen zwei Tagen? Was habt ihr gemacht? Ja, ich war häufiger bei ihm und habe ihm Sachen vorgelesen oder bin auch nochmal so in Dialog mit ihm gegangen, was ich ihm noch so sagen wollte. Ich meine, wir haben so über alles gesprochen. Und es kam eben, wie gesagt, auch sein bester Freund aus Düsseldorf noch und verschiedene, die einfach, ja, die sind dann einfach zu ihm hochgegangen und was auch immer die da ihm erzählt haben. Also viele waren dann auch alleine mit ihm? Ja, im Zimmer. Alleine. Ja, oder auch mal zu zweit. Und also meine Schwester hatte auch Angst, im Krankenhaus dort zu bleiben. Weil sie sagte, die hatten uns schon ein Bett reingestellt und so, weil man wusste ja nicht, wann er stirbt. Und er konnte Gott sei Dank, also der ist, ich denke, also der hatte eigentlich so Disziplin bis zum Schluss. Und ich glaube, er konnte, das Glück für ihn und uns war, dass er sehr schnell gehen konnte. Hatte die Schwester, deine Schwester, Angst im Krankenhaus bei ihm zu bleiben? Ja, sie hatte Angst, da zu bleiben. Ist sie dann später dann in das Zimmer gegangen, wo der Leichnam war? Das war dann okay. Ja. Aber sie hatte Angst, dort zu bleiben, wo ich sage, was soll denn hier passieren, wenn irgendwas ist? Wir können auch direkt der Ärztin oder Schwestern rufen. Diese zwei Tage, während dein Vater in der Wohnung aufgebahrt war, in seinem Zimmer, lebte deine Mutter in der Wohnung? Ja, aber mit meinem Bruder zusammen, war aus Hamburg. Und wie hat das deine Mutter oder dein Bruder so erlebt? Ich stelle es mir ein bisschen seltsam vor, wenn man dann abends ins Bett geht und im Nebenzimmer steht der Sarg mit dem... Ja, aber das ist ja, ich meine, in anderen Ländern gibt es ja auch so diese Aufbahrung. Und das war halt so in seinem Zimmer, ne? Und der lag da halt, ne? Ich meine, gut, das ist natürlich, dass ein Mensch, der gestorben ist, dass er kalt ist. Das ist sonst sah er, ich meine, der ist einfach, wenn man ihn berührt, ist er kühl, ne? Ist ja klar. Ich finde das ganz beeindruckend, muss ich ja sagen. Du siehst auch an meinen Fragen, wie ängstlich wir alle damit umgehen, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Ich finde zum Beispiel auch die Tradition in östlichen Ländern viel, viel schöner bei der Beerdigungszeremonie in der Kirche, dass der Sarg offen ist. Ja. In Deutschland wird der Tote immer versteckt. Mhm. Da ist immer der Deckel drauf. Man sieht ganz selten den... Oder es gibt ja auch so, ich weiß nicht in welchen Ländern, diese Klageweiber, nicht? Oder so, genau. Wenn jemand gestorben ist und die doch tagelang oder so lange noch um... Hat eine große psychologische Wirkung. Ja. Ein Ventil ist das. Mhm. Hier muss man immer beherrscht sein. Wie hat die Hausgemeinschaft darauf reagiert, als plötzlich dann ein Sarg in das Haus getragen wurde? Gut, es sind nur drei Parteien. Ich meine, die wurden auch gar nicht gefragt und die Nachbarn sind auch Freunde meiner Eltern. Mhm. Und für die war das ja auch noch schön, weil die sehr eng befreundet auch waren, dass sogar seine Ex-Frau, die hatten auch immer ein bisschen Kontakt, die kam auch noch. Mhm. Nicht? Aber das ist eigentlich, wo viele dann auch eigentlich das positiv sahen. Und es ist ja völlig legal. Es ist völlig legal. Der Bestatter hat das, sagst du aber auch selber, er hat das schon, hat das ewig nicht gemacht. Nicht? Vielleicht trägt dein Anruf jetzt dazu bei, Maria, dass vielleicht der eine oder andere auf die Idee kommt, in der entsprechenden Situation das vielleicht auch zu überlegen zumindest. Mhm. Ich glaube auch, dass das eine gute Form des Abschiednehmens ist. Ja. Und eine gute Form, den Tod zu begreifen. Ja. Weil er sonst weg ist. Und es war aber auch nochmal, dass der Vater nach Hause kam, nicht? Mhm. Also ich war dann ja auch da, da war er schon, als er kam, also mit dem Bestatter. Mhm. Und bei uns, es war natürlich, gut, es war vielleicht nicht so optimal, weil wir haben nur so eine Maisonette-Wohnung, nicht so ein riesen Treppenhaus. Mhm. Da konnten sie auch nicht den Sarg oder die Kiste oder was da so hochtragen, sondern einfach auf einer Bahre. Mhm. Nicht, wie man das so macht. Mhm. Und eben oben dann in die, aber meine Mutter und meine Schwester waren nicht da, als er kam, und sie waren auch nicht da, als er abgeholt wurde, nicht? Da waren nur mein Bruder und ich da. Ich danke dir sehr, dass du angerufen hast, Marie, und uns das erzählt hast, finde ich, wie gesagt, sehr beeindruckend und sehr, sehr schön auch. Dass es auch was Normales ist, nicht? Genau. Weil der gehört dazu wie die Geburt, nicht? So ist es. Vielen, vielen Dank. Ja, bitte. Alles Gute. Danke. Tschüss. So, jetzt leider nur noch ganz kurz. Markus, 30. Guten Morgen, Markus. Ja, hallo Domian. Hallo. Schön, dass ich durchgekommen bin. Freut mich sehr. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Leg los. Hallo. Ja, also Domian, ich habe richtig großen Liebeskummer und das macht mir sehr zu schaffen. Ich kann da nicht mehr mit umgehen. Also ich komme von dem Gedanken nicht mehr weg. Dass ich die Frau nicht mehr wiederbekomme. Das macht mir ganz große... Ach, du bist verlassen worden. Ich habe mich Ende letzten Jahres in eine Frau verliebt und wir sind uns auch näher gekommen und hatten eine Affäre miteinander und da hat sie noch mit ihrem Mann zusammengelebt. Mhm. Und sie hat sich dann letztendlich nicht für dich entschieden, sondern wieder für den Mann? Nein, sie hatte sich schon von dem Mann getrennt. Also der ist auch ausgezogen Anfang des Jahres und... Ja, dann ist es so, dass wir mehrere Wochen halt sehr engen Kontakt miteinander hatten und auch eine so richtig schöne Zeit verbracht hatten. Also eigentlich die schönste Zeit meines Lebens. Mhm. Und ich hatte aber, wie gesagt, einmal eine Eifersuchtszene gemacht und seitdem ist bei ihr eine totale Blockade. Und also deine Eifersucht hat quasi das ausgelöst, dass sie auf Abstand will zu dir? Das kann man so sagen und das kommt auch in Gesprächen bei ihr immer wieder zum Vorschein. Was war denn das für ein Eifersuchtsanfall? War das nur ein Anfall? Das war eine Situation, wo ich etwas unbeherrscht reagiert habe. Was heißt unbeherrscht? Wir waren auf einer öffentlichen Veranstaltung gewesen und war schon ziemlich spät. Mir ging es auch nicht so gut. Also ich hatte auch so ein bisschen gesundheitliche Probleme an dem Abend. Mhm. Sie wollte ganz gerne mit mir tanzen. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein sehr zurückhaltender Mensch, was das betrifft, und hatte das auch noch nie gemacht. Mhm. Und hatte da dann mit mir zu kämpfen, auch innerlich, und hab's nicht gebracht. Und habe mich nicht getraut. Und das hatte sie mir hinterher so ein bisschen durch die Blume halt vorgeworfen. Und da habe ich halt so gegen so einen Gegenstand einmal so kurz gegengeschlagen. Ist nichts kaputt gegangen, aber ich war halt so richtig rasend, so, weil ich mich auch über mich selber... Gegen welchen Gegenstand habe. Hast du geschlagen? Das war ein Fahrzeug gewesen. Ein Auto? Das ist passiert. Ja. Und danach hat sie dann gesagt, nee, also sowas Heftiges will ich nicht haben. Ja, weil die schon mal Gewalterfahrung hatte, auch schon mal vorher. Das ist schon länger her. Also in einer Beziehung so viele Jahre zuvor, also vor mir. Auch nicht mit dem letzten Partner, sondern davor. Markus, jetzt bin ich in der Bredouille. Du hörst, die Sendung ist gleich vorbei. Ja. Aber ich möchte dich auf keinen Fall alleine lassen. Das heißt, wir rufen dich gleich wieder an. Dafür musst du bitte auflegen und einfach warten, bis es wieder klingelt. Okay? Ich lege jetzt auf. Du legst auf. Bis gleich, genau. Tschüss. In der Technik heute Nacht. Martin Dannhauser. Morgen 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Bye, bye.